Herzlich willkommen zum Weichspüler. Heute mit Tim Schmelt, einem Veganer, und zwar einem jungen Veganer, 15 Jahre alt und seit 2 Jahren vegan. Grüß dich, Tim. Hallo, Björn. Du bist seit 2 Jahren Veganer. Ja, das stimmt. Das ist sehr... Ja, im Juli vor 2 Jahren habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren. Das ist sehr jung. Ja, das stimmt. Wie kommt man mit 13 dazu, sich dazu zu entscheiden, vegan zu leben? Also ich habe mich erstmal einen Monat vegetarisch ernährt, wegen der Tierrechte. Da habe ich mich, ja, weil meine Schwester war oder schon seit längerer Zeit Vegetarierin gewesen, dann ja, fand ich die Argumente einfach nur besser und deswegen habe ich mich erstmal vegetarisch ernährt. Dann bin ich im Internet noch auf vegane Argumente gestoßen und habe mich da weiter informiert. Und dann letztendlich bin ich dann durch YouTube und durch Facebook vegan geworden. Was für Argumente waren das? Am Anfang waren es die tierethischen Aspekte und inzwischen finde ich die gesundheitlichen und die ökologischen Aspekte auch wichtig und mit den gesundheitlichen argumentiere ich inzwischen am liebsten. Okay. Hast du irgendwelche gesundheitlichen Verbesserungen an dir festgestellt? Also, ich bin ein bisschen dünner geworden. Also vom Gewicht habe ich jetzt nicht sehr viel abgenommen, aber man sieht es an den Armen etc. Und ich mache jetzt seit kurzem Sport und ich fühle mich fit und mir geht's gut, also alles bestens. Das hört sich gut an. Du hast gerade auch noch ökologische Aspekte angesprochen. Wie argumentierst du da, wenn du im Gespräch mit anderen Leuten bist? Ja, zum Beispiel, dass auf 1 Kilogramm Rindfleisch 16 Kilogramm Getreide kommen, dann noch der Sojaanbau in Brasilien, dass die Regenwälder abgeholzt werden und das Ganze, was man eigentlich mit Fleisch nicht verbindet, wenn man jetzt das Fleisch vor sich liegen sieht. Dann kriegt man ja häufig so von den normalen Menschen in Anführungszeichen das Argument, ja, aber Fleisch ist doch so lecker und ich kann auf mein Stück Fleisch doch nicht verzichten. Hast du da irgendwie so ein passendes Argument direkt griffbereit? Ja, also ich finde, die vegane Küche gibt schon viel her. Viele probieren es einfach nicht oder wollen es auch nicht ausprobieren, weil sie sagen, nee, ich bleib beim Fleisch, ich habe schon immer gegessen, wieso sollte ich jetzt aufhören? Und ich finde, man sollte es einfach mal vegane Gerichte ausprobieren, einfach mal in ein veganes Restaurant gehen und das mal austesten. Dann merkt man ja, dass es lecker schmeckt. Kochst du für deine Freunde? Ich koche oder in Ferien jetzt zum Beispiel häufig für mich. Und ich habe auch mal mit Freunden gekocht. Und ja, aber ich bin jetzt kein Sternekoch, aber ich mache so, dass es mir schmeckt. Ist schon jemanden überzeugt durch deine Kochkunst? Dass er auf die vegane Ernährung umsteigt oder? Ja. Das noch nicht, nein. Über die Kochkunst noch nicht. Über die Kochkunst noch nicht. Das heißt, da fehlt da noch etwas. Woran hapert es? Am Geschmack oder an der Optik? Ich denke, die meisten, wenn man denen jetzt was Leckeres Veganes gibt, dann sagen sie, okay, schmeckt gut, sagen ja viele. Aber die sagen dann, okay, ich könnte jetzt es selber nicht machen oder ich könnte nicht auf Milch verzichten. Also Milch ist das Problem? Wie bitte? Milch ist das Problem? Ich denke, Käse vor allem und Milch oder Milchprodukte sind ja das Problem. Käse war bei mir auch so das Problem. Ich hatte mich auch so sehr an guten, leckeren Käse gewöhnt und hatte auch ziemliche Probleme, da umzusteigen und einfach den mal wegzulassen. Das finde ich auch, aber bei mir war es zum Beispiel so, nach 2 Wochen hatte ich einfach nicht mehr das Bedürfnis, danach den Käse zu essen. Dann war die Lust auf einmal weg. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich irgendwann mal auf so einen veganen Käse gestoßen bin, der einigermaßen lecker war. Und habe dann über eine Freundin Wilmersburger kennengelernt, der ja so vom Geschmack her doch geht, von der Konsistenz her nicht ganz so an den normalen Käse rankommt, Früher habe ich halt gern so wirklich so Extremkäse gegessen, so wirklich würzigen Käse, so wie Harzer Roller oder Schimmelkäse. Den findet man ja als vegan leider gar nicht. Nee, da hast du recht. Aber zum Beispiel jetzt auch der Wilmersburger Käse. Ich habe den mal verwendet, aber inzwischen bin ich nicht so der Freund von den Ersatzprodukten. Wenn ich mir so die Inhaltsstoffe und sowas anschaue. Ist doch schon etwas merkwürdig, was da so alles drin ist, ne? Ja, und ich finde auch, mir schmeckt es zum Beispiel, wenn ich mir eine Pizza mache, brauche ich jetzt da nicht den Käse drauf. Dann würze ich die Pizza einfach und dann schmeckt die mir sogar besser ohne den Wilmersburger Käse. Machst du dann Cashew-Mousse drauf? Nee, ich mache da eigentlich gar nichts an Mousse oder Käsealternative drauf. Einfach nur Gewürze, Tomatenpilze, Paprika etc. Und den Teig stellst du dann auch selber her, logischerweise. Ja. Ja. Ich habe gestern noch irgendwie gehört, ja, bei Aldi gibt's doch inzwischen auch Pizzateig zu kaufen. Danke, nein, den muss ich nicht haben. Ja. Geht ja schnell, den zu machen. Ja, du wohnst relativ ländlich, ne? Nee, oder in der Nähe von Frankfurt, in Bad Vilbel. Das ist, ja, mit dem Auto vielleicht eine Viertelstunde entfernt von Frankfurt. Aber ihr habt auch Bauernhöfe in der Nähe? Ein, oder ja, in meinem Ort jetzt ein, aber es ist jetzt eher so halb Land, halb Stadt. Also, ja, wir haben hier in meinem Ortsteil 7.000 Einwohner und in der ganzen Stadt, ich glaube, 20.000. Wo kaufst du dann deine Produkte ein? Bei Edeka vor allem, weil es direkt bei mir vor der Haustür ist. Und ja, sonst, weil ich komme nicht so oft nach Frankfurt, deswegen ist meist bei Edeka. Jetzt habe ich ja gehört, dass Edeka auch nicht so das Gelbe vom Ei sein soll, weil die ja sehr viel Wert auf frische Ware legen, sprich sehr viel vergammelte, in Anführungszeichen vergammelte Ware wegschmeißen. Wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Wie war das, was schmeißen die weg, vergammelte Ware? Ja. Also alles, was nicht mehr frisch aussieht. Okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Ich habe es ja noch nicht erlebt und noch nicht gesehen, aber ich glaube, sowas läuft bei den meisten Supermärkten ab. Also das Beste wäre natürlich, wenn man alles selber anbaut, aber da bräuchte man natürlich auch die Zeit und ja, den Platz dafür. Habt ihr einen Garten? Ja. Und da ist auch ein Gemüsebeet. Ein kleines, ja. Schön, ja. Mit Tomaten, Zucchinis. Wie machen das deine Eltern mit? Also die ernähren sich nicht vegan, aber meine Mutter zum Beispiel kocht auch vegan und findet es eigentlich auch gut. Aber sie selber ist nun nicht Veganerin geworden. Deine Schwester ist immer noch Vegetarierin? Nee, die ist eine Woche nach mir mitgezogen. Cool. Zur Veganerin, ja. Das heißt dann aber auch keine Lederprodukte, keine Lederschuhe etc. Nee, das machen wir nicht oder tragen wir nicht. Also auch keine Wolle, keine Seide etc. Wie kommt das in der Schule an? Wir haben mal in Ethik darüber gesprochen, über das Thema Veganismus. Und ja, der Lehrer war eigentlich auch für meine Überraschung positiv dafür gestimmt. Und die anderen, ja, sie müssen es ja akzeptieren, aber manche sehen es, manche können mich verstehen, andere sagen jetzt, ja, wieso trinkst du keine Milch, es ist doch gesund, etc. Und ja, gibt halt verschiedene Seiten, die man sich immer anhört. Ich habe jetzt auf deinem Blog gerade nochmal geguckt. Da ist ja extra ein Artikel über Milch und ein Video über Milch verlinkt. Ja. Du argumentierst dann auch mit diesen Fakten, die da so preisgegeben werden. Ja, ich argumentiere hauptsächlich mit den gesundheitlichen Fakten, weil ich denke, damit erreicht man mehr, weil die ethischen, die kennt eigentlich jeder. Wenn man jetzt sagt, okay, die Tierhaltung, die Tiere werden, die werden getötet, die stehen auf so einem engen Raum, das weiß ja jeder, aber wenn ich jetzt sage, bei Milch ist Klebeeiweiß Casein oder so, das kennt niemand zum Beispiel. Deswegen denke ich, ist das die beste oder eine der beste Argumentation, die gesundheitliche. Was sagt dein Biologielehrer dazu? Ja, ist glaube ich so neutral gestimmt und er denkt halt, dass Milch gesund sei, ja. Aber ich habe jetzt mit ihm auch noch nicht, ich bin mit ihm auch noch nicht in die Diskussion gekommen. Er ist halt noch dieser Propaganda-Information unterlegen sozusagen. Ja. Milch macht müde Männer munter, ja. Ist dir das bewusst gewesen, dass Kühe halt geschwängert werden müssen und kalben müssen, um Milch zu geben und dass man denen die Kälber entreißt? Ist dir das mit 13 schon bewusst gewesen? Also mir ist vieles erst bewusst gewesen, als ich mir die Videos angeschaut habe. Also dass zum Beispiel Kälber dann getötet werden oder dass Küken zerhäckselt werden. Und das war mir vorher leider nicht bewusst. Sonst hätte ich, glaube ich, auch anders reagiert und wäre vielleicht schon früher, könnte sein, dass ich schon früher Veganer geworden wäre. Und glaubst du, das ist deinen Mitschülern bewusst? Wirklich, dass sie das wissen, was da so alles passiert, damit überhaupt Milch produziert werden kann oder Eier produziert werden können? Ich denke, das ist denen schon bewusst, aber vielen ist denen zum Beispiel die Gesundheit, ist vielen jetzt gleichgültig. Sie sagen jetzt ja, manche leben oder zum Beispiel deren Omas leben schon oder sind schon 80 Jahre, wie soll es dann schlecht sein? Und ja, ich denke, sie wissen schon, was da passiert, aber ja, sie wollen einfach nichts ändern und wieso soll man was ändern, wenn alle sich so ernähren? Aber du sagst denen dann auch, dass deren Omas halt vor 80 Jahren keine Industriemilch und keine Industrieeier gegessen haben, sondern halt das vom Bauern. Ja. Wenn du jetzt die Wahl hättest, nochmal so 100 Jahre zurückzugehen, wo halt keine Industrialisierung stattgefunden hat, wo jeder noch so zum Hof gehen musste mit der Milchkanne und sich beim Bauern die Milch holen musste oder die gerade gelegten Eier holen musste, wärst du dann auch Veganer? Ich denke schon, aber ich würde dann die Situation besser einschätzen, weil früher hat man es ja viel mehr überdacht, da hat man nicht jeden Tag Fleisch gegessen, vielleicht einmal die Woche, wenn es hochkommt. Und da war man viel bewusster, was es angeht. Da hat man drauf geachtet und da waren auch nicht Riesenanlagen, wo tausende von Kühe drin standen, sondern kleine Bauern, die vielleicht 20, 30, 40 Kühe hatten. Wenn überhaupt. Ja. Ja, ich war im Januar letzten Jahres, war ich 2 Wochen in Bayern. In der Gegend rund um Weinstephan und habe da nicht eine einzige Kuh gesehen, aber dafür Riesenhallen. Und das war für mich dann so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, so irgendwas stimmt hier nicht. Die Werbung gaukelt mir dies vor und das sehe ich. Ja, auf der Verpackung sieht man ja die Kühe grasen, aber in Wirklichkeit sieht es ja dann anders aus. Das ist ja das Problem. Bist du aktiv in der Schule? Irgendwie, gibt es da irgendwelche... Ich bin Gesundheitsbotschafter da. Gesundheitsbotschafter? Ja. Was ist da deine Rolle? Ja, zum Beispiel beim Gesundheitstag habe ich mitgeholfen in der Schule, wo wir... ja, da ging es halt um Bewegung. Es geht auch um Ernährung. Und ja, wir versuchen halt, dass die Schüler sich mehr bewegen, dass sie sich auch... Ja, mehr Gedanken darüber machen, was sie essen. Und ja, da setzen wir uns für mehrere Sachen ein. Ich habe bei Facebook gesehen, du hast 516 Freunde. Allerdings habe ich nur ein einziges Mal gesehen, dass du was über deine Bewegung gepostet hast, nämlich genau 10 Kilometer. 10 Kilometer in 56 Minuten. Ja. Kann man da noch ein bisschen mehr Vorbild sein? Ich denke, ja, ich poste ja nicht immer, wenn ich laufen gehe. Also ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel alle zwei, drei Tage laufen gehe und das immer posten würde, ich denke, das wird die Leute auch nach einer Zeit nerven. Du meinst, es wäre kontraproduktiv? Ich weiß nicht, vielleicht wird es manche ermutigen, auch laufen zu gehen, aber ja, ich denke, es muss auch nicht immer jeder wissen, dass ich jetzt um die Uhrzeit gerade laufen war, wo ich laufen war, etc. Also deine Privatsphäre ist ja da wichtiger. Ist mir wichtiger, ja. Okay. Habt ihr Haustiere? Nicht mehr, nein. Es sind gestorben. Was war das? Zwei Kaninchen. Zwei Kaninchen. Die haben sich natürlich vegan ernährt. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Den haben wir kein Fleisch gegeben. Die sind deswegen gestorben. Ja, die Möhren waren es. Genau, die von Möhren stirbt man, wenn man zu viel davon isst. Du hast einen eigenen Blog. Das ist richtig, ja. Seit wann? Seit dem 21.04.2014, genau. Also noch relativ jung. Ja, aber davor habe ich noch, das war jetzt auch nicht so lange, habe ich bei Deutschland ist vegan gebloggt. Und dann wollte ich einfach mal was Eigenes machen. Und dann habe ich es umgesetzt. Und jetzt schreibe ich da in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber dafür poste ich auf Facebook halt mehr. Ist die Reichweite des Blogs nicht groß genug? Meinst du jetzt von Deutschland ist vegan oder von meinem Blog? Von deinem Blog. Ich finde die schon groß für das, was ich mache und wo ich angefangen habe, finde ich es relativ schon groß. Also ich bin zufrieden damit. Ich brauche jetzt auch keine 100.000 Likes. Ich will lieber weniger Leute haben, die sich dafür interessieren und auch kommentieren und ihre Meinung da lassen, als 100.000 Leute, wo nur einer kommentiert. Klar, das Feedback ist das Futter des Bloggers, ne? Das ist richtig, ja. Du bist ja auch so ganz aktiv, also nicht nur, dass du bloggst, sondern du warst auch auf dem Vegan Street Day in Dortmund. Ja. Und hast da die Rordis unterstützt. Ja, da hatten wir so einen Stand und haben halt Rohveganes verkauft, halt Cracker etc. Und da habe ich der Dani mal geholfen beim Stand. Was ist Rohvegan? Also nichts Gekochtes oder nichts über 42 Grad Erhitztes. Also die Cracker zum Beispiel wurden gedörrt in einem Dörrautomat. Und das heißt, dass alle Nährstoffe noch in den Lebensmitteln bleiben und nichts verloren geht. Dass die Eiweiße da nicht denaturieren etc. Ja. Genau. Ist das für dich eine Option? Ich bin davon überzeugt, aber ehrlich gesagt könnte ich jetzt noch nicht zu 100% umsetzen. Also ich versuche es schon etwas dabei zu tragen, dass ich mehr Obst und Gemüse esse. Und seitdem ich auch joggen gehe, trinke ich auch immer 1 Liter grünen Smoothie. Und ich denke, wenn man sich langsam rantastet, wird das immer mehr, weil von 0 auf 100 kündige ich das jetzt, glaube ich, nicht. Du hast also einen eigenen Smoothie-Maker? Einen Mixer, ja. Den Omniblend habe ich. Oh, ja, also was richtig Hochwertiges. Ja, die untere Preisklasse der besseren Mixer ist das, ja. Ja, ich hatte mir so einen Magic-Mixer gekauft. Heißen die Magic? Ich weiß es nicht. Ich kenne die nicht, glaube ich. Ist halt so ein Becher zum Zuschrauben. Ach so. Den man dann umgekehrt auf so einen Motor stellt und dann hat man unten das Messer. Genau. Den habe ich dann leider gekillt. Wie ist das passiert? Tiefgefrorenes mit reingetan habe. So tiefgefrorenen Spinat, den habe ich halt nicht antauen lassen wollen. Und jetzt ist er leider tot und habe mir dann so einen Standmixer gekauft. Welchen hast du jetzt? Ganz ehrlich gesagt, ich kenne die Marke gar nicht. Das ist irgendwie so ein No-Name-Produkt. Ja. Aber hat halt sehr tief liegende Messer. Man kann also mit 2 Portionen ganz gut arbeiten. Eine Portion alleine geht nicht. Also ein Glas, so 0,2 Liter oder so, ist schon zu wenig. Man muss schon irgendwie so 2 Pfirsiche, 2 Birnen, 2 Bananen, so mindestens reintun, damit es überhaupt was wird. Ja, also mein Mixer hat schon mal, wo ich erstaunt war, hat schon mal einen Avocado-Kern klein gekriegt. Das war schon lustig. Wow. Den hast du mitgetrunken? Ich habe es probiert, aber das ist sehr bitter. Also würde ich nicht empfehlen zu trinken. Ja, ich wage mich immer noch nicht an Pfirsichkerne ran. Ich möchte meinen nächsten Mixer nicht auch noch schrotten. Kann ich verstehen, ja. Wenn du selber wählen könntest, sprich, wenn du mal irgendwann eine eigene Wohnung hast oder so, würdest du dich dann nur noch roh ernähren? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich würde, glaube ich, mich mehr roh vegan ernähren oder mehr rohes Essen und dann auch wahrscheinlich, ich weiß, es gibt ja auch diese, wie nennen sie die das selber anbauen und alles selber oder all das essen, was sie selber anbauen. Gartenveganer, ich weiß den Ausdruck jetzt auch nicht. Okay, ja, weil es gibt ja auch so welche, die jetzt zum Beispiel Schrebergarten oder sowas mieten oder ein Feld und dann gemeinsam mit anderen dort was anbauen. Und das fände ich eine gute Alternative. Ja. Ist aber auch eine Zeitfrage, ne? Ja, kommt halt drauf an, was ich später mal für einen Job habe und wo es mich hinzieht. Wo zieht es sich jetzt hin? Jetzt zieht es mich hier hin, wo ich gerade bin. Ich kann ja nicht einfach weg. Was sind deine beruflichen Wünsche? Ich so ein bisschen in die Richtung von Attila Hildmann. Es gefällt mir, weil ich finde, er hat, oder ich schätze es sehr, was er geleistet hat. Und ja, das wird mir, glaube ich, auch Spaß machen. So, also als Buchautor. Ja, muss jetzt kein Buch sein, aber mit der veganen Küche oder mit veganen Lebensmitteln oder mit der Ernährung sich einfach auseinanderzusetzen, das könnte ich mir vorstellen. Sprich Koch werden. Ja, es muss nicht unbedingt Koch oder ich muss ja nicht unbedingt Koch werden, aber eventuell ja, mich einfach später beruflich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, auch in das Rohvegane, finde ich interessant. Du hast ein eigenes E-Book geschrieben? Ja, aber das ist, ja, E-Book, ja, ist halt nur 700 Wörter lang und ja, nicht sehr spektakulär. Also es ist an, ich glaube, 2 Tagen entstanden. Woran scheitert's? An der Zeit? Oder an den Ideen? Also, mir fällt es immer schwer, viel über etwas zu schreiben. Deswegen, meine Stärke ist es jetzt, eher etwas kurz und knapp zu fassen, als jetzt was in die Länge zu ziehen. Das finde ich ein bisschen schwer. Dafür schlägst du dich aber hier jetzt ganz gut. Aber zum Beispiel mit dem E-Book, ich finde es auch besser, das ist ja, habe ich ja kostenlos angeboten, weil dafür kann ich ja kein Geld verlangen. Und das hat man auch schnell gelesen, das finde ich das Gute daran. Und man sitzt da jetzt nicht Tage oder Wochen dran. Ja, halt kurze und knappe Informationen für den potenziellen möchtegern Interessierten. Ja, genau. Jetzt habe ich doch noch eine Frage hier auf in meinem Fragenkatalog, die mir so ein bisschen peinlich ist und dir vielleicht auch so ein bisschen peinlich sein wird. Ich stelle die einfach mal, wenn du die nicht beantworten möchtest, dann sag einfach nein. Thema Liebe. was ist denn jetzt, wenn du dich verliebst in eine Nicht-Veganerin? Könntest du das? Ist das kategorisch ausgeschlossen oder würdest du sagen, ist mir eigentlich egal, ich toleriere da jeden anderen Lebensstil? Also mir wäre es relativ egal, ich würde es auch tolerieren, denn ich bin der Meinung, früher habe ich ja auch Fleisch gegessen und Milch getrunken und nur weil das jemand jetzt nicht macht, würde ich jetzt nicht gleich so schlecht finden. Also ich hätte jetzt nichts dagegen oder es wäre mir nur wichtig, dass die Person offen ist und ja auch sich die Information holt und sich das mal anhört. Das wäre mir wichtig. Genauso tolerant ist wie du sozusagen. Ja, und sich halt mal die Meinung anhört, muss ja nicht gleich Veganerin werden, aber dass sie zumindest weiß, was abläuft und ja, Bescheid weiß. Ich bin zur Ice Bucket Challenge eingeladen worden. Ja. und habe das Ganze dann dankend abgelehnt. Ist dir bekannt, was Pamela Anderson dazu gesagt hat? Es ging ja, glaube ich, um die Tierversuche, oder? Genau, diese ALS Foundation, die machen halt Tierversuche. Und aus diesem Grund habe ich das halt auch abgelehnt. Ich habe jetzt auf deiner Facebook-Seite noch keine Aufforderung gesehen, dich daran zu beteiligen. Nein, ich wurde auch zum Glück nicht eingeladen. Was ist, wenn du nominiert wirst? Ich weiß nicht, was ich da machen würde. Ich würde vielleicht das Eis über mich schütten, aber dann vielleicht eine kleine Summe woanders hinspenden. Jetzt nicht an AL oder nicht an die ALS-Organisation, sondern ich würde es wahrscheinlich woanders hinspenden, weil die Idee dahinter finde ich eigentlich gut, dass man Leute aufruft zum Spenden, aber was die jetzt machen mit Tierversuchen, finde ich jetzt nicht so unterstützenswert. Gäbe ja andere Methoden, so, weiß nicht, Reagenzglas-Tests oder Computersimulationen. Ja, also. Damit kann man auch Forschung betreiben. Ja, sehe ich genauso. Der berühmteste ALS-Patient ist übrigens Stephen Hawking. Ah. Okay. Ja. Der hat genug Geld, da kann man genug forschen lassen. Das stimmt, ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Kettenbrief, der da jetzt halt entstanden ist, die Idee finde ich auch ganz gut, Leute zu animieren und zu animieren. Was mir halt sehr leid tut, ist einfach diese blödsinnige Wasserverschwendung, die da stattfindet. Ja. Wenn ich halt überlege, so ich versuche halt immer so kurz wie möglich zu duschen und so viel wie möglich Wäsche in meine Waschmaschine zu packen und auch sonst irgendwie Wasser zu sparen, weil ich halt weiß, dass etliche Leute keinen Zugang zu Trinkwasser haben und dass Trinkwasser eine Ressource ist, mit der wir sparsam umgehen müssen. Da fände ich andere Wege halt wesentlich schöner. Ja, das stimmt schon, aber es ist halt das mit dem Nominieren und mit dem Eis, es ist halt ja diese Kettenreaktion dahinter. Da steckt ja schon eine gute Idee dahinter. Also ich sehe es genauso wie du, aber ich finde, das haben die schon schlau gemacht. Der virale Effekt hat auf jeden Fall funktioniert, ja. Ja, und man sieht ja auch die ganzen Promis und so, die spenden ja alle da Summen und natürlich wollen die natürlich auch ihr Image aufbessern und ja. Wäre das jetzt eine andere Organisation und hätten die es vielleicht nicht mit Wasser gemacht, sondern irgendwas anderes, wo man einen nominieren könnte, dann finde ich es vielleicht auch besser. Dann sollten wir doch mal eine neue Aktion starten und irgendwie für, weiß ich nicht, die täglich sterbenden 40.000 Kinder in Afrika oder so spenden. Könnten wir auch, aber generell bei Organisationen bin ich mir nie sicher, was mit dem Geld passiert, ehrlich gesagt. Also ich sehe es immer ein bisschen kritisch, weil ob die Leute sich das jetzt einstecken, wie viel davon überhaupt ankommt, wie viel davon in Werbung investiert wird, weiß man ja nicht. Die müssen sich natürlich auch alle irgendwie finanzieren. Ne? Logischerweise brauchen die Equipment und Organisation und das kostet natürlich alles Geld und das geht alles irgendwie da rein und wenn man Pech hat, auch in schwarze Kanäle, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Ja. Da wäre doch vielleicht eine Berufsperspektive für dich, ne? So Entwicklungshelfer. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, in andere Länder und da zu helfen, aber ja. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich später machen will, aber ich denke, was mir Spaß machen würde, wäre irgendwas mit Ernährung. Und aber in andere Länder könnte ich mir auch vorstellen, hinzugehen und da zu helfen. Ja, du könntest doch zum Beispiel Entwicklungshelfer in Amerika werden und denen da mal den ganzen McDonald's-Quatsch erklären. Dann aber hast du beides kombiniert. Das stimmt, ja, aber ich würde mir da, glaube ich, nicht so viel Freunde machen. Ja, aber was ich mir vorstellen könnte oder was ich sehr gut finde, wenn man zum Beispiel als Arzt in Krisengebiete reist und da die Leute versorgt, das finde ich noch sehr gut und das, wenn ich jetzt Arzt wäre, würde ich das wahrscheinlich auch machen wollen. So Ärzte ohne Grenzen mäßig. Ja, wie zum Beispiel ja in zum Beispiel da, wo es ja Ebola-Virus ist, wo dann Israel irgendwelche, ja, in Krisengebiete einfach. Sehr engagiert. Ja, ich mach's ja noch nicht, aber die Leute, die es machen, finde ich sehr gut, dass sie es machen und auch unterstützenswert. Weil es geht ja nicht jeder jetzt in ein anderes Land und riskiert vielleicht auch sein Leben, dass er selber hochgebombt wird oder und hilft da anderen Leuten. Ja, ich habe letztens einen Bericht gehört von einem Iraner, der jetzt auch wieder da in Syrien irgendwo ist, hier in Deutschland lebt. Seine Tochter erwartet ja irgendwie sein erstes Kind, ihr erstes Kind. Und ja, wenn er dann halt da unten ist, dann trägt sie das Kind aus und die haben halt alle Angst um ihren Vater. Aber der war schon so oft da unten in den Krisengebieten und ist jedes Mal wieder gesund zurückgekommen. Also man darf sich da auch nicht in die Hose scheißen. Man muss da wirklich einfach sagen, ich mach das jetzt und zieh das durch. Und wenn man dann wirklich Pech hat, dann hat man halt Pech. Ja, stimmt. Aber man muss halt erstmal den Mut und das Engagement haben, da überhaupt hinzugehen. Aber du hast ja beste Voraussetzungen. Ja, andere Ärzte sagen jetzt zum Beispiel, ja, ich studiere lieber hier, werde vielleicht ein guter Arzt, verdiene noch ein Schweinegeld, wieso soll ich dann irgendwo anders hin, wo ich gar nichts verdiene und dann auch noch ein einfaches Leben führen? Das denken sich wahrscheinlich viele. Geld ist nicht deine Motivation. Nee, mir geht's eher, Geld ist zwar auch etwas, aber ich finde, wenn man jetzt andere Menschen glücklich macht, das hat für mich einen größeren Wert. Aber natürlich spielt Geld auch eine Rolle. Also ich will jetzt später auch nicht mit 50 Euro im Monat leben. Nee, da kannst du dann auch Hartz IV beantragen und kriegst dann ein anfüllendes Hartz IV. Okay, ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich habe nichts mehr, was ich sagen, ja, oder was ich sagen wollte. Okay. Hast du noch Fragen oder Themen, die dich ansprechen? Ich bin, glaube ich, durch. Dann danke ich dir, Tim, für dieses nette Interview. Ich bedanke mich bei dir. Ich hoffe, dass wir nochmal irgendwann eine neue Folge aufnehmen können und dann auch über andere Sachen quatschen. Du bist ein sehr netter Gesprächspartner. Danke. Du danke auch. Fürs Zuhören und bis demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao.